such im Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur, wo sie an meinem Arme durchschritt die grüne Flur. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen, bis ich die Erde drehe. Wo finde ich eine Blüte? Wo finde ich grünes Gras? Die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Soll denn kein Angedenken ich nehmen mit von ihr? Wenn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von ihr? Mein Herz ist wie erfroren, kalt starrt ihr Bild darin. Schmilzt je das Herz mir wieder, fließt auch ihr Bild dahin.